Er zieht den Ärger an, das macht ihn platt. Mit anderen gibt es immer ständig Stress. Das hasst er jeden Tag wie die Pest. Mit Frauen hat er nichts am Hut. Sein Begleiter ist seine Wut. Mit Drogen versucht er sich zu retten, denn sein Leben geht ihm auf die Ketten. In seinen Träumen ist er ein Held, der die Welt zusammenhält. In seinen Träumen ist er der Star. Alle finden ihn wunderbar. In seinen Träumen ist er beliebt, den sich jede Frau hingibt. In seinen Träumen ist er der King, dem wirklich alles gelingt. Oh ja. Er wacht morgens auf, der Traum ist aus. Gekickt geht er aus dem Haus. Hat keine Freunde, er ist allein. Niemand will mit ihm zusammen sein. Deshalb mag er seinen Held im Traum. Der ist beliebt und stark wie ein Baum. In seinen Träumen ist er ein Held, der die Welt zusammenhält. In seinen Träumen ist er der Star. Alle finden ihn wunderbar. In seinen Träumen ist er beliebt, den sich jede Frau hingibt. In seinen Träumen ist er der King, dem wirklich alles gelingt. In seinen Träumen ist er ein Held, der die Welt zusammenhält. In seinen Träumen ist er der Star. Alle finden ihn wunderbar. In seinen Träumen.